Der Christ ist nur ein Jude freieren Bekenntnisses. Ich habe noch zu sagen, dass im ganzen Neuen Testament bloß eine einzige Figur vorkommt, die man ehren muss. Pilatus, der römische Statthalter, einen Judenhandel ernst zu nehmen, dazu überredet er sich nicht. Ein Jude mehr oder weniger, was liegt daran? Der vornehme Hohn des Römers, vor dem ein unverschämter Missbrauch mit dem Wort Wahrheit getrieben wird, hat das Neue Testament mit dem einzigen Wort bereichert, das Wert hat, das seine Kritik, seine Vernichtung selbst ist. Was ist Wahrheit? Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Heiden sind alle, die zum Leben Ja sagen, denen Gott das Wort für das große Ja zu allen Dingen ist. Das Christentum ist ein Aufstand alles am Boden Kriechenden gegen das, was Höhe hat. Das Evangelium der Niedrigen macht niedrig. Ich begreife nicht, wie ein Deutscher je christlich empfinden konnte. Nietzsche.